Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Domian. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Heute Abend auch freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht ist die Samantha. 31. Hi. Guten Morgen. Guten Morgen. Grüße dich. So, ja. Um was geht's, Samantha? Bei mir geht's darum, dass sich am Freitag eine Anruferin gemeldet hat zum Thema Reproduktionsmedizin. Die Anruferin war durch künstliche Befruchtung entstanden, durch eine Samenspende. Genau, und die wusste und nicht, wer ihr Vater war. Genau. Mhm. Und sie hat die Aussage getroffen, dass man sich lieber 4-5 Mal überlegen sollte, ob man Reproduktionsmedizin macht und man sollte eigentlich lieber ein Kind adoptieren. Mhm. Und ich bin selbst ein adoptiertes Kind, kenne meine Eltern auch nicht und bin in der Lage, dass ich, weil mein Mann nicht 100% zeugungsfähig ist, selbst Reproduktionsmedizin in Anspruch nehmen muss. Mhm. Und ja, und ich so das Gefühl hatte, dass die Anruferin das so ja schlecht dargestellt hat einfach. Genau. Was hat dich genau gestört an der Aussage der Anruferin? Naja, dass es ganz viele Paare gibt, die natürlich eine Hoffnung haben, durch Reproduktionsmedizin eine eigene Familie zu haben. Mhm. Und vielleicht auch in der Situation bin, in der ich bin. Also ich habe es erlebt, wie es ist, ein Adoptivkind zu sein. Mhm. Also immer anders zu sein in der Familie, in der Großfamilie, anders auszusehen, nicht zu wissen, wo die Herkunft ist. Mhm. Ja, genau. Okay, das ist natürlich eine ganz persönliche Erfahrungswelt, die du da schilderst. Es gibt ganz viele adoptierte Menschen, die es sehr gut angetroffen haben, die sehr glücklich sind darüber. Und ich glaube, die Anruferin meinte das auch bezogen darauf, dass sie eben nicht weiß, wer ihr leiblicher Vater ist und sie das etwas traurig fand. Ja, nur diesen Slogan, den sie so gesagt hat, man sollte lieber adoptieren und sich schon mal überlegen, ob man überhaupt in den Bereich Reproduktionsmedizin geht, fand ich ein bisschen sehr hochgegriffen einfach. Mhm, Aber wenn ich das recht verstehe, liegt es bei dir auch daran, dass du vielleicht nicht so ganz gute Erfahrungen gemacht hast durch die Adoption, also dass du adoptiert wurdest? Naja, also bei mir hat damals das Jugendamt entschieden, dass ich und meine Schwester getrennt werden und nicht zusammen in der Familie vermittelt werden. Schon schlecht. So das Negative. Ja. Ich habe zum Glück Adoptiveltern gehabt, also erst Pflegeeltern, die mich dann adoptiert haben, die den Kontakt zu meiner Schwester aufrechterhalten haben, den auch recht schnell hergestellt haben. Und ich bin froh, dass ich adoptiv bin, weil sonst wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Dann wüsste ich nicht, ob ich hier heute irgendwo noch auf dieser Erde sitzen will. Mhm. Und das ist natürlich für eine Schwierigkeit, denselben Weg seiner Eltern zu gehen. Weil jeder versucht natürlich, den Weg immer ein bisschen anders einzuschlagen, als die Eltern machen. Mhm. Wie ist denn jetzt genau die Lage, du hast es ja gerade schon angedeutet, die Lage bei dir, bei euch? Die Lage bei uns ist so, dass wir ohne Reproduktionsmedizin auf natürlichem Wege keine Kinder bekommen können. Genau. Du erklärst mal genau, was du jetzt mit Reproduktionsmedizin meinst. Genau, also künstliche Befruchtung. Im Umgang nennt man das ja künstliche Befruchtung, also unterstützte Befruchtung, dass praktisch eine Frau stimuliert wird, künstlich versucht wird, Eizellen ganz viele heranzureißen und praktisch die Kinder dann im Reagenzglas gezeugt werden und dann der Frau wieder zurückgeführt werden. Aber mit den Samen deines Partners. Genau, mit den Samen meines Partners. Genau, da gibt es ja auch noch wieder Unterschiede. Es gibt dann ja auch eine Befruchtung mit fremden Samen. Und da ist das Problem eben, dass dann die Kinder nicht unter Umständen wissen, wenn sie schon älter sind, woher der Vater stammt. Ja. Inzwischen gilt das, ja. Inzwischen genau, ab 18, glaube ich. Ne? Ja. So, genau. Und diese Prozedur habt ihr jetzt schon durchgeführt? Oder wollt ihr das machen? Also eine Prozedur haben wir erfolglos durchgeführt. Also man hat ja laut Unterstützung vom Gesetz auch Unterstützung mit Geldern dreimal die Möglichkeit, das durchzustehen, sage ich mal. Mhm. Was natürlich auch ein psychischer Vorgang in einem ist. Natürlich. Also was natürlich nicht so ein Spaziergang ist. Man geht zum Arzt, nimmt eine Tablette fünfmal und dann ist gut. Mhm. Sondern also einmal habt ihr es gemacht und es ist leider misslungen. Genau. Und dreimal wird das bezahlt von der Kasse? Ja, zur Hälfte. Zur Hälfte. Ja, manche Kassen übernehmen es komplett. Ja. Es gibt Krankenkassen, die übernehmen es nur zur Hälfte. Wir haben neulich genau auch über dieses Thema hier gesprochen. Ich habe jetzt gerade vergessen, wie teuer ist so ein Eingriff? Also je nachdem, also der Grundumfang, den man selbst tragen muss, bewegt sich so zwischen 1.200 und 1.800 Euro. Wenn die Krankenkasse was dazu steuert. Wenn die Krankenkasse was dazu steuert. Und wenn sie es nicht steuern würde oder irgendwann... Dann glaube ich, so bei 4.000 bis 4.500 Euro. Das ist natürlich sehr Also bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, ja. Ja, wie viel? Also ich gehe mal davon aus, dass du ein zweites Mal das machen möchtest. Hast du mit deinem Partner darüber gesprochen, wie viele Versuche ihr euch zumuten wollt? Wir haben das in der Familie besprochen. Also meine Eltern sind da einfach mit involviert, weil die Adoptiveltern. Die gehen dann einfach mit emotional, weil die einfach dieses Gefühl kennen, zu hoffen, eine Familie zu haben. Mhm. Und im Gemeinschaftlichen ist es so, dass ich erstmal, wie gesagt, haben wir machen dreimal. Mhm. Ich glaube, darüber hinaus kann man vielleicht auch noch gar nicht so sprechen. Man weiß gar nicht, wie du dich dann fühlst und wie die Stimmung dann ist. Also jedes Mal ist, glaube ich, psychischer Akt, den man einfach wie so ein kleines Trauma, das man überwinden muss. Natürlich, natürlich. Und dann muss man halt von Mal zu Mal gucken. Genau. Einfach. Ja. Ja. Und da ist so der Hintergrund der Familie einfach da. Genau, und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Der Rückhalt ist da. Ja. Das ist sehr gut. Ja. Samantha, das war eine Rückmeldung auf eine Anruferin am Freitag. Genau. Vielen Dank dafür. Und dir und euch drücke ich natürlich die Daumen, dass es beim nächsten Mal klappt. Und dass du dann schwanger bist und alles gut so läuft, wie du das möchtest. Genau, und für deine Zukunft auch alles Gute. Sehr nett von dir, vielen Dank. Wo immer es hinführt. Wo immer es hinführt, Samantha, sehr nett von dir. Alles Gute. Ciao. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, wir haben gestern gar nicht thematisiert, dass jetzt eben bedingt durch unser Ende, auch zum allerletzten Mal, unser kleiner Schneemann hier steht. Das ist ja der Adventsschneemann. Und der Adventsschneemann steht schon, ich weiß nicht, 15 Jahre, 16 Jahre, 17 Jahre, ich weiß es nicht hier. Wir haben vorhin in der Redaktion noch drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, woher er kommt. Ich vermute, irgendein sehr netter Zuschauer oder Zuhörer hat ihn mal geschickt und haben mir gesagt, das passt zur Adventszeit. Und dann steht er hier neben dem Hirsch und leistet dem Hirsch Gesellschaft. Ein letztes Mal, dann nie wieder. So, jetzt geht's weiter mit der Maria. Mit der Maria und die Maria ist 55. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Herr Domian. Ja, Frau Maria. Guten Morgen. Moin. Also, das ist schon gerade auch mein Thema. Ich hoffe auf ein Weihnachtswunder. Ja, hältst du mal irgendwie den Hörer anders? Du klingst nicht gut. Ich klinge nicht gut? Nein, ich glaube, das ist ganz verwurstelt. So. Etwas besser jetzt? Naja, es geht so. Du wartest auf ein Weihnachtswunder. Ja, ich warte auf ein Weihnachtswunder. Ich habe ganz, ganz starke Schmerzen und ich habe ganz, ganz dolle offene Beine. Oh, seit wann schon? Aus ungefähr, was du da sagtest, 15, 16, 17 Jahre, also seit der Jahrtausendwende. Was bedeutet offene Beine bei dir? Beschreib das mal bitte. Offene Beine heißt, du hast praktisch ungefähr Konservendosen, Größe, den Deckel oder den Boden davon, ja, ungefähr ein Stück rohes Fleisch wie ein Kotelett oder Schnitzel. Und mehrere von solchen Flächen? Jo. Jo. Wie? An beiden Beinen. An beiden Beinen, unterhalb vom Knie. Also im Unterschenkelbereich? Ja, es ist Unterschenkel, nennt sich das, ja. Wie entsteht sowas? Ja, das ist eben das, was ich versuche mit dir, mit euch herauszubekommen und um Rückmeldung bitte. Die Ursache, die fehlt uns eben. Ich bin immer von Hausarzt zu Hautarzt geschickt worden, von Hautarzt zu Hausarzt. Es werden Ultraschalluntersuchungen gemacht und ja, das Ergebnis ist jedes Mal ein anderes. Und das letzte in der Universitätsklinikum war, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Wie fing das denn an? Es fing ganz einfach an mit einem 5 D-Mark großen Stück ungefähr beim ersten alten Hausarzt und der sagte, ja, das verheilt wieder, das verwächst wieder, bist ja noch jung und gesund. Ja, und dann weitergegangen zum nächsten Hausarzt, der hat mich dann zum Kardiologen geschickt, erste Ultraschalluntersuchung, Herzuntersuchung, Schilddrüsenuntersuchung, ja, und dann wieder zum nächsten Hausarzt, Tagesklinik, dermatologische Ambulanz, wieder zurück zum Hausarzt. Zum nächsten Hausarzt, ja, wieder zum Hautarzt, wieder zum Hausarzt. Diabetes kommt sicher kommt mir gleich in den Kopf. Ist das abgeklärt? Nee. Der ist abgeklärt. Wir haben aktuell vom Herbst her jetzt Blutuntersuchung, großes Blutbild. Kein Übergewicht, kein Diabetes, nicht Raucherin, nicht Trinkerin. Allerdings hat es meine Oma und meine Mutter gehabt. Wenn du diese großen offenen Wundenstellen hast, das stellt man sich ja, wenn man es nicht hat, ist sehr, sehr unangenehm und schmerzhaft vor. Wie gehst du mit diesen großen Wundenstellen um? Was machst du mit denen? Ja, das ist eben der Knackpunkt. Das ist jetzt innerhalb dieses Herbstes, also der letzten Monate, ist das so explodiert. Und das ist gerade, wir wissen es nicht, wieso, weshalb, warum. Es ist juckreiz, dann ist es eiskalt wie ein Eisbein. Stechende Schmerzen. Eitert so das auch? Kochende Schmerzen. Ja, es eitert, es blutet. Es wird im Moment vom Hausarzt und der Arzthelferin versorgt, weil im Moment kann ich es alleine definitiv nicht mehr machen. Das, es wird das gewickelt, muss... es kommt Gase rauf, Kompressen, Mullbinden, ein Gel. Das schränkt dich doch in deinem Alltagsleben enorm ein. Ja, also arbeiten ist damit definitiv nicht mehr möglich. Das kannst vergessen, das kannst knicken. Du kannst nachts nicht schlafen vor Schmerzen. Ich war vergangene Nacht, hab mal auf die Uhr geguckt, um 5 noch hallo wach. Seit 15, 16 Jahren und jetzt ist es besonders stark geworden in diesem Herbst. Jetzt ist es explodiert und ja, im Moment weiß ich definitiv so, weiß ich nicht du mehr bist, weiter. Du bist organisch, körperlich komplett auf den Kopf gestellt worden. Man die Schilddrüse ist nicht in Ordnung, also eine latente Überfunktion, Knoten und ist zu groß. Aber das hatten wir schon länger und das sagt auch der Arzt, hängt damit nicht zusammen. Mhm. Kann damit nicht zusammenhängen. Und du warst ja auch in alles gehabt. Ja, und du warst ja auch in Kliniken, in großen Kliniken und alle sind ratlos. Ja, also wie gesagt, die haben Blut abgenommen, die haben sogar eine Gewebeprobe genommen, die haben Ultraschalluntersuchungen gemacht, die haben mit dem Ergebnis dann zurückgeschickt. Wir wissen es nicht. Für die Studie kam ich natürlich auch nicht in Frage. Das war ja meine Hoffnung, dass ich daran teilnehmen könnte. Mhm. Nein, das passt da nicht in dieses Schema rein. Was kann man außer Verbinden und Wundpflege, was kann man da machen? Ja, das ist so meine Idee, meine Frage. Was kann man da definitiv jetzt im Moment aktuell machen, um diese Schmerzen wieder loszuwerden? Also die Wunde ist normalerweise immer sauber, also gepflegt, also nicht, dass sie irgendwie belegt ist oder sowas. Wir wissen es nicht, Sonst hätte ich nicht angerufen. Du gehst für die Wundpflege immer zum Arzt. Du kannst es nicht alleine. Ich habe es eine Zeit lang alleine gemacht, wo es nicht so extrem war. Da waren es aber auch nur 7 Löcher, aber nicht so groß und nicht so akut entzündet. Das ist jetzt erst passiert. Da habe ich es eine Zeit lang alleine gemacht. Wie viele Löcher insgesamt sind es jetzt aktuell? Jetzt kann ich nicht sagen. Also 10 plus, keine Ahnung. Und wie oft musst du zum Arzt zum Verbinden? Ja, so oft wie möglich, wenn es geht, einen um anderen Tag. Immer kriege ich nicht hin, wenn wir Glatteis haben oder wenn wir jetzt eine Blitzart oder sowas haben, fahre ich natürlich kein Auto. Ich brauche circa 3 Stunden für einen Verbandswechsel, aber der Hausarzt und die Arzthelferin brauchen auch schon eine Stunde. Du also brauchst drei Stunden dafür, wenn du es alleine machst. Ja. Das ist ja wirklich enorm. Ich alleine brauchst, so schnell bin ich nicht und so professionell bin ich nicht und ich lasse mir natürlich dann auch Zeit. Also im Moment wird nur die klassische Wundpflege gemacht, aber keine Therapie, weil man nicht weiß, was es ist. Und dein Anliegen ist es, hier anzurufen, in der Hoffnung, dass vielleicht irgendjemand uns zuhört, der, meistens betrifft es ja Frauen, glaube ich weiß es nicht. Es betrifft auch Männer. Ich habe einen Bekannten, von dem ich den Tipp bekommen habe, aber da ist es nicht so extrem. Gott sei Dank geht es ihm sehr viel besser damit. Ja, also, und, wenn irgendjemand uns zuhört und ähnliche Beschwerden, Symptome hat und und Ideen hat, was man tun kann, bitte mailt uns doch und wir werden dann gerne den Kontakt zu Maria herstellen. Ich glaube, das ist auch das Einzige, was wir tun können für dich, Maria. Ich weiß, ich müsste noch 10 Jahre bis zur Rente arbeiten, kann ich aber nicht. Landwirtschaft geht nicht. Ach so. Öko geht nicht. Du bist Bäuerin. Soweit ich nicht durchbekomme, aber keine Rente. Du bist Bäuerin. Ich bin eine Bauerntochter, ja. Und hast auch einen Hof? Ich habe auch einen Hof, aber keine Viehhaltung im Moment, weil es gesundheitlich nicht geht. Und hast du einen Partner? Nein. Nein, du bist alleine auf dem Hof? Ich bin alleine auf dem Hof. Das heißt keine Viehhaltung, aber du hast Getreide, Gemüse oder so etwas? Ja, ich hätte gerne Gemüse, aber auch das habe ich im Moment zurückgestellt. Ach so, das heißt, du kannst den Hof... Ich habe die Hoffnung gehabt, dass es besser wäre. Ich verstehe, das heißt, du kannst den Hof gar nicht betreiben. Ja, ich muss ihn betreiben, weil irgendwo muss ich von leben. Irgendwo muss ich meine Brötchen von betreiben. Ja, aber mit was betreibst du ihn denn, wenn du all das nicht hast? Grünland. Grünland, okay. Ja. Und kommst finanziell so... Rübergehen geht alles. Ja, und kommst finanziell so einigermaßen über die Runden? Ich muss. Ja, ich merke, dann ist es schon knapp. Wenn man sagt, ich muss, dann heißt es, es ist knapp. Mhm. Ja, aber ich möchte halt hier gerne wohnen bleiben und leben bleiben und nehme auch halt den 100 Kilometer Fahrtweg hin und zurück zum Hausarzt entgegen, wenn es nur besser wird. Du musst zum Hausarzt 100 Kilometer fahren? Ja, hin und zurück. Hin und zurück, immerhin. Aber 50 Kilometer zum Hausarzt ist ja nun eine Menge Stoff. Ja, das, was ich hier in der Umgebung habe, habe ich alles durch. Nach einer gewissen Zeit sagt jeder Hausarzt und Hautarzt, das ist kostenintensiv, das ist zeitintensiv, ja, das ist chronisch. Ja. Und können wir nicht, möchten wir nicht, wollen wir nicht, suchen Sie doch mal bitte jemand anders. Ich verstehe das, ja. Also bin ich dankbar, dass ich meinen lieben guten Hausarzt habe, der es dann macht, der mich da noch unterstützt tut in der Sache. Gut, Maria, die Sache ist, glaube ich, klar rübergekommen. Ich bitte die eine Idee haben, sich bei uns zu melden. Ich drücke die Daumen, dass wir irgendwas Interessantes für dich rauskriegen, Maria. Alles Gute von Herzen. Ich wünsche dir und deinem Team und allen Zuhörern ein besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr. Sehr freundlich. Vielen Dank zurück. Alles Gute. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. 1.17 Uhr. Nicole, 40. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, guten Morgen, Nicole. Ja, ich rufe an und zwar geht es darum, ich bin mit meinem Mann jetzt seit 5 Jahren zusammen. Mhm. Ein Jahr verheiratet und wir waren früher in der Swingerszene unterwegs und machen seit 2 Jahren aber gar nichts mehr. In der Swingerszene? Ja, ach so. Richtig. Ja. Also er war schon immer mit dabei und 2011 bis 2013 ist er mir immer wieder fremdgegangen. Habe das auch immer wieder aufgedeckt und jetzt seit 3 Wochen macht er regelmäßig Nachtschicht. Und wenn ich dann morgens mal sein Handy nehme oder so, sind sämtliche Internetseiten, also die Verläufe, gelöscht. Das heißt, du hast ihn im Verdacht, dass er... Ja, entweder guckt er da auf den Swinger-Seiten irgendwo rum oder was. Aber ich habe das noch nicht verstanden mit den Swinger. Ihr wart früher gemeinsam, während ihr zusammen unterwegs. Und genau. dann ist er aber trotzdem auch noch fremdgegangen? Ja. Also ich habe es auch nie verstanden. Ich habe ihm alle Welten offen gelassen. Ich habe immer gesagt, mach du, aber ich will dabei sein. Wie ist das rausgekommen damals? Ja, immer durch einen Zufall. Und war er dann geständig? Dann war er geständig. Wie viel Mal ist er fremdgegangen? Kannst du das rekapitulieren? 3 Monate hatte er ein Verhältnis mit einer Frau, wo er immer regelmäßig sich mitgetroffen hat. Und dann war es noch 2-mal oder 3-mal mit seiner Ex. Ach so. Und er sagte mir halt immer, ja, es war so unklar, ob bei uns jetzt was Festes draus wird. Und er wusste noch nicht genau. Und er ist auch älter als ich. Wie viel älter? 10 Jahre. Mhm. Mhm. Und dann denkt man ja immer, ja, ein Mann mit so einem Alter muss ja wissen, wo er hin will. Ja. So, mit dieser Geschichte im Hintergrund und auch mit den Vertrauensbrüchen, die er dir angetan hat, hast du ihn jetzt angesprochen darauf, was du da gesehen hast? Nein, ich habe ihn damals immer darauf angesprochen, ne, wie er fremdgegangen ist und er war halt auch beständig und hat ihm auch immer alles leid getan. 2013, also Ende 2013 haben wir uns dann für 3 Wochen getrennt. Ich hatte dann wirklich irgendwann so das Maß voll. Okay, reden wir von jetzt. Du hast, was natürlich auch nicht in Ordnung ist. Nicht anzusprechen. Du weißt, dass das natürlich auch nicht in Ordnung ist, in seinem Handy rumgeschnüffelt. Richtig, so, natürlich. Das, ja, so. Dann, und du traust dich nicht, ihn anzusprechen? Nee. Weil? Dann heißt es wieder, ja, was kontrollierst du mich? Ich meine, er lässt sein Handy auch hier liegen, ich lasse meins auch hier liegen, ich habe nichts zu verbergen. Nur mir ist halt jetzt in der letzten Zeit immer wieder aufgefallen, dass die Internetseiten, also die Verläufe gelöscht sind, weil ich auch viel über sein Handy im Internet mache. Auf was könnte das hindeuten? Es könnte hindeuten, dass er sich vielleicht Pornos reinzieht. Wäre das schlimm? Ja, nein. Dabei habe ich ihn schon erwischt. Und das ist okay, oder wie? Ja, ich habe immer gesagt, mach du das. Er war auch total entsetzt, dass ich das so locker gesehen habe. Ich meine, viele Männer machen das heimlich, viele machen das offen und sagen das auch. Ja. Ich habe immer gesagt, nur lass mich nicht dabei verhungern. Lässt er dich denn im Moment verhungern? Also 2-mal die Woche, gut, durch die Nachtschicht fällt es halt leider immer nur aufs Wochenende. Ja. Also nochmal, es kann ja auch eigentlich relativ harmlos sein, was er sich da anguckt. Klar. Ich habe ihn auch angesprochen, warum er das macht. Er sagt immer, ja, so Inspirationen holen, vielleicht was Neues mit reinbringen ins Sexleben. Also du hast ihn angesprochen, wenn er Pornos guckt, warum richtig, er das macht. Ja. Weil ich ihn erwischt habe. So, jetzt ist die Frage, du hast da einen Verdacht aufgrund dessen, was du da geschnüffelt hast, traust dich ihm das aber nicht zu sagen, weil richtig, er dir dann Vorwürfe macht, was spionierst du mir hinterher, womit er natürlich auch recht hat. Richtig. Womit er recht hat. Ja. Aber du hast es ja schon gemacht. Richtig. Gut. Aber du hast keinen wirklichen Hinweis. Ich habe gar keinen Hinweis. Das kann sein, dass das alles jetzt hysterisch ist. Kann sein. Klar, aufgrund ich verstehe, der Vorgeschichten. Ne? Ich glaube, klar. Ich verstehe, ich meine es gar nicht so beleidigend jetzt. Aufgrund der Vorgeschichte ist man natürlich dann besonders empfindlich. Da hast du völlig recht. Genau. Wäre ich an deiner Stelle auch. Ne, letztens war ich einkaufen und dann kam ich wieder und da saß er wieder mit seinem Handy da und zog sich da irgendein Porno rein, wo ich mir denke, das muss ja jetzt mal nicht sein. Ich war nur mal vielleicht 10 Minuten aus dem Haus. Er hat nichts Besseres zu tun, statt zu sagen, boah, Schatz, wenn du gleich wiederkommst. Ne? So. Hast du das denn da in dem Moment thematisiert? Nein. Er hat das Handy direkt beiseite gelegt und hat sich die Hose so schnell so... Ach so. Warum hat er denn die Hose auf? Ja, ich war gerade auf dem Klo. So. Naja, hallo. Ja. Nicole, also du würdest natürlich gut dastehen, wenn du nicht weiter schnüffelst. Und wenn du ihn ansprichst auf Fakten, da wäre eine gute Gelegenheit gewesen, hör mal, was soll das? Wir sind verheiratet, warum machst du das? Ja. Um nicht vielleicht die Stimmung noch mehr verschlechtern zu lassen und vor allen Dingen, dass du dann auch in der blöden Ecke stehst, würde ich mich da zunächst zurückhalten. Mhm. Aufgrund dessen, was du da vielleicht vermutest. Ja. Sondern ich würde ihn genauer beobachten, das, was du beobachten kannst, und ihn da auch drauf ansprechen. Also, dass er mir nochmal fremd geht, das denke ich eher weniger. Ja, dann sprich es nochmal mit der Pornografie an. Ja. Das streitet er ja auch nicht ab, generell, ne? Nein, siehst du? Mhm. Ne, nur, dass wir halt in der Zwingerei seit 2 Jahren gar nichts mehr machen. Ich weiß nicht, ob ihm was irgendwo fehlt. Wärst du denn bereit, mit ihm da wieder hinzugehen? Ach, im Moment nicht, nein. Auch nicht. Nein, weil mein Ex-Mann das alles beim Jugendamt vorgelegt hat, mir den Kontakt mit den Kindern verbietet und... Ach so, da gibt's andere Probleme, die damit zusammenhängen. Aber du hast Lust und ein Begehren für deinen Partner. Du möchtest gerne mit ihm viel schlafen und eigentlich mehr Sex haben als nur 2-mal in der Woche. wenn es sich ergeben würde, natürlich. Ja. Es gibt auch, klar, wenn man den Kopf voll hat, dann sagt man auch manchmal, ich habe keine Lust. Aber wie ist denn so die Stimmung zwischen euch, so im allgemeinen Alltagsleben? Also wir verstehen uns gut. Also wirklich, ich unterstütze ihn in allem, er unterstützt mich in allem. Wir haben, wie gesagt, sehr viel familiär, also durch meinen Ex-Mann durch. Jetzt läuft halt auch alles vors Gericht wegen den Kindern. Und also es ist halt, ne, er steht immer zu mir. Er sagt auch, wenn was ist oder du hast Termine irgendwo, wir fahren gemeinsam dahin, ich stehe zu dir. Und Dann sind ja auch keine Gründe. Dann fände ich wirklich gut, wenn du nicht mehr in dem Handy rumsuchen würdest. Ja. Gib ihm mit deinem Verhalten ein gutes Beispiel. Wenn du das nämlich nicht machst, wenn du herumschnüffelst, bist du angreifbar und zerstörst natürlich auf der Seite wieder das Vertrauen. Ja, das ist richtig. Ich würde an deiner Stelle das noch alles genauer beobachten, ob es noch andere Indizien gibt, die du auch klar belegen kannst und ihn dann darauf ansprechen. Und wenn es grundsätzlich schwierig ist, dass du mit der Sexualität nicht mehr zufrieden bist, und er dir dazu nichts Klares sagen kann. Hast du das denn mal so richtig klar formuliert auch, dass du eigentlich... Ja, unzufrieden bin ich ja nicht. Ich habe halt letztens habe ich gesagt, ich sage, ist ja ein bisschen wenig, nur noch von Samstag auf Sonntag irgendwie so. Ne? Weil er kommt samstags morgens wieder, dann schläft er, bleibt uns nur der Samstagabend und der Sonntagabend. Gut, aber er hat die ganze Woche Nachtschicht, sagst du. Ja. Ja, das ist natürlich auch belastend, kann man ja auch verstehen. Natürlich. Dass ja, er und gerade angefangen damit, eine Umgewöhnung auch. Und Ich würde das Ganze erstmal ein bisschen ruhen lassen, Nicole. Ihr versteht euch gut, ihr habt einen guten Alltag miteinander. Ja. Da scheint eine tiefe Bindung auch zu sein zwischen euch beiden. So, das auf alle Fälle. So, jetzt lass ihn mal ein bisschen auch in diesen neuen Rhythmus erstmal reinkommen. Und wenn gegebenenfalls, spricht das nochmal mit dem Pornokonsum an. Mhm. So würde ich würde da vorsichtiger rangehen. Mach nichts kaputt. Ja, man zweifelt halt an sich selber dann so, ne? Ist man zu dick oder genügt man ihm nicht? Ich habe auch immer gesagt, ich bin für alles offen. Egal, was du ausprobieren willst, was mir nicht gefällt, was mir nicht passt, sage ich. Mhm. Das hast du ihm so klar gesagt? Habe ich ihm schon alles. Und wie reagiert er dann auf so Worte? Ja, mir fehlt nichts. Mhm. Ist er denn, wenn ihr miteinander schlaft, ist er so richtig dabei? Du kennst ihn gut. Ja, stellenweise nicht. Also wenn der Fernseher im Hintergrund läuft, dann ist es halt sehr, sehr schwierig. Dann guckt er auch schon mal zum Fernsehen. Das habe ich ihm auch schon darauf angesprochen. Ich sage, warum guckst du denn jetzt gerade da zum Fernseher hin? Da solltest du vielleicht vorher das Fernsehen ausmachen. Habe ich schon alles versucht, Julian, alles. Weißt dann du, sagt er immer, ich muss mich ablenken. Weißt du, also perspektivisch, wenn es sich wirklich verkomplizieren sollte, irgendwann im nächsten Jahr oder so, wäre vielleicht auch mal nicht schlecht, wenn ihr mal ein paar Stunden zu einem Eheberater gehen würdet, zu einer Paarberatung. Zumindest kann das eine gewisse Klärung bringen. Ja, das so, auf jeden Fall. Sollen wir dir schon mal eine Adresse an die Hand geben für den Fall, dass es akut wird? Ja, das wäre sehr gut. Ja, das machen wir gerne. Dann ruft der Frank dich gleich zurück, das ist mein Psychologe heute Nacht. Ich drücke aber trotzdem die Daumen, dass sich das Ganze wieder einrenkt und ihr gut miteinander leben könnt. Ja. Alles und Liebe. Euch schöne Weihnachten und danke, also Nicole. Seit 3 Wochen verfolge ich euch Tag und Nacht, also hier nur noch nachts. Ich weiß, um 1 Uhr kommt Domian, ich muss durchhalten. Nicole. Schöne Sucht. Schade, dass sie aufhört. Ja, dir auch schöne Weihnachten, alles Gute. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben 1:28 und hier ist unser Thema morgen. Morgen heißt das Thema übersinnliche Phänomene und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die diesbezüglich Erfahrungen haben. Also Erfahrungen mit Geistern, mit Engeln, mit toten Erscheinungen oder vielleicht mit Kontakt zu Toten. Dann möchte ich gerne mit Leuten sprechen, ja, die schon mal ein Wunder erlebt haben oder die hell sehen können oder telepathische Fähigkeiten haben. Und auf der anderen Seite auch natürlich mit Leuten, die sagen, alles Quatsch, alles Humbug, ich glaube daran nicht. Übersinnliche Phänomene, unser Thema morgen. Ihr könnt ab 0 Uhr wie immer anrufen, gerne dann auch während der Sendung unter unserer bekannten Telefonnummer oder mailen domian@wdr.de. Freie Themennacht heute. Und hier ist Alex. Alex ist 27. Morgen Alex. Hallo Domian. Alex, grüße dich. Ich bin ganz aufgeregt und begeistert, dass ich es dir geschafft habe. Was ist denn der Grund deines Anrufes, Alex? Der Grund ist, dass ich in meiner Kindheit und in meiner Jugend ganz stark unter den Ausrastern und unter der Kaufsucht meiner Mutter gelitten habe. Mhm. Und ich würde gerne meine Mutter vielleicht da kurz vorher aber auch nochmal in Schutz nehmen, weil sie ist halt sehr stark an Rheuma erkrankt. Mhm. Und sie hatte eine ebenso schlimme Kindheit hinter sich. Mhm. Um da vielleicht zwei kleine Beispiele zu nennen. Sie hatte, während sie gearbeitet hat, jeden Tag sehr viel Haushalt für ihre Eltern gemacht. Mhm. Und hat halt auch jeden Abend halt das Abendbrot für ihre Eltern vorbereitet. War sie Einzelkind? Nee, sie hatte noch eine Schwester. Mhm. Und als sie dann eines Abends nach Hause kam, waren ihre Eltern nicht zu Hause und deshalb hat sie halt kein Abendbrot vorbereitet, hat sich halt gewundert, warum die nicht da sind, hat die Gelegenheit genutzt, hat die ihre Haare gewaschen und ihre Haare dann geföhnt. Und dann kamen ihre Eltern nach Hause, haben bemerkt, dass sie eben nicht das Abendbrot vorbereitet hat und sind dann auf sie zugestürmt, haben ihr den Föhn aus der Hand gerissen, sie angeschrien, warum sie kein Abendbrot gemacht hat, ihr an den Haaren gezogen, sodass sie danach sogar richtig büschelweise Haare aus ihrem Haar gezogen hat und haben sie zu Boden gebracht, mit den Fäusten auf den Rücken geboxt und gegengetreten, während sie auf dem Boden lag. Ach du je, wie alt war sie da? Da war sie 20 und hat im Rat des Kreises als Sachbearbeiterin gearbeitet und... Dann gehe ich mal davon aus, dass das früher, als sie Kind war und Jugendliche, ähnlich krass zuging. Ja, also da ist noch ein zweites Beispiel. Da war sie in der 5. Klasse und da hatte sie die Möglichkeit, eine Katze zu adaptieren. Eine Pflegeschwesterin im Altersheim hatte da zu viele Katzen übrig. Mhm. Und das hat sie abgesprochen mit ihrer Schwester und auch mit ihrem Vater, nur eben nicht mit ihrer Mutter. Mhm. Und als sie die dann adoptiert hat und die zu Hause war, die Katze, und während sie in der Schule war, kam ihre Mutter nach Hause, hat die Katze gesehen, hat die Schwester darauf angesprochen, wo die her ist. Dann haben die Katze zurück zu dieser Pflegeschwesterin gebracht. Der Pflegeschwesterin gesagt, es wäre mit niemandem abgesprochen gewesen, was ja schon paradox in sich ist, weil die Schwester wusste ja Bescheid, wo die Katze herkommt. Mhm. Und die Pflegeschwesterin hat dann gesagt, dass sowas Verlogenes ist mir noch nie vorgekommen. Dann kam meine Mutter am Abend dann nach Hause und hat dann halt gesehen, die Katze ist nicht da. Und die Mutter sagte dann zu ihr, ja, die Pflegeschwesterin, der kannst du jetzt 8 Mark bringen für das Totbringen der Katze, für das Totmachen der Katze. Mhm. Und dann ist sie auch zur Pflegeschwesterin hingegangen, wollte halt diese 8 Mark bezahlen. Und ist das Tier denn getötet worden? Ja, sie hat dann halt auch gefragt, musste denn die Katze leiden? Und dann meinte die Pflegeschwesterin, sie hat sie mit Ether betäubt und dann halt ertränkt und ja. Mhm. So, soweit ein weiter Ausblick in die Jugend deiner Mutter. Genau. Jetzt wolltest du aber erzählen, was wiederum deine Mutter dann mit dir gemacht hat. Ja, richtig. Also während wollte halt den Eltern dann entkommen, hat dann halt einen Mann geheiratet, nämlich meinen Vater, den sie nicht liebte. Und um ihre Ehe, weil ihre Ehe für sie nicht zufriedenstellend war, hat sie halt diese Kaufsucht entwickelt und hat halt jeden Monat dann unheimlich viele, also jeden Monat ein Kaffeesevis und oder Bügeleisen, Staubsauger, Bettwäsche und so. Währenddessen war sie mit dem Vater zusammen noch. Ja, genau. Ja. Über 18 Jahre hat sie halt dann ganz schön viel angehäuft. Mhm. Und zu der Zeit habe ich nicht so sehr darunter gelitten, aber ich habe halt darunter gelitten, dass halt beispielsweise in meinem Kleiderschrank, da lagen dann halt auch Kartons drin, die mir dann halt Platz weggenommen haben. Oder ich musste sogar manchmal von meinem Vater... Okay, gut, damit kann man ja leben. Ja. Interessanter ist jetzt für mich, wie deine Mutter sich dir gegenüber verhalten hat. Also man kann damit leben, dass der Platz weg war für dich. Aber was hat die Mutter mit dir gemacht in der Zeit? Also in der Zeit, meine Eltern allgemein haben mir nicht viel Wertschätzung geschenkt. Und das mit den Paketen hat mir das halt auch gezeigt. Das steht halt da und deswegen schätze ich mich weniger wert als die Pakete oder habe mich halt auch angeboten zu helfen, indem ich einkaufen gegangen bin und immer wenn irgendwas falsch gekauft wurde, dann hat man halt so Sachen immer wieder gehört wie schickste Scheiße, kriegste Scheiße. Das war so ein Spruch, den wir uns oft anhören mussten. Mhm. Aber so richtig schlimm wurde es ja eigentlich erst, als sie sich dann geschieden haben nach 18 Jahren. Denn da war dann wirklich gar kein Platz mehr für meine eigenen Sachen in der Wohnung, in der wir dann gewohnt haben. Und es hat halt mit dem Essen dann nicht mehr geklappt. Also du hast dann bei der Mutter weiter gewohnt. Genau. Mhm. Als ich noch zur Sekundarschule ging, da war das noch in Ordnung, weil es in der Schule halt Schulspeisungen gab und jedes Wochenende haben wir halt von meiner Mutter eine warme Mahlzeit gekocht bekommen. Mhm. Nur in den Ferien hat sie halt auch nur an den Wochenenden gekocht und da haben wir dann keine warme Mahlzeit in der Schulwoche dann bekommen, also in den Ferien dann bekommen in der Woche. Mhm. Aber ich habe mich dann gefragt, wie wird es denn jetzt sein, wenn ich mein Abitur dann beginne, weil da gab es keine Kantine mehr. Ist es dann die ganze Zeit so wie in den Ferien und genauso war es dann halt auch. Also wir haben dann keine warme Mahlzeit mehr bekommen. Die Wohnung war voll gemüllt mit Sachen. Also ich würde nicht sagen vollgemüllt, aber es lagen halt in jeden Schränken lagen halt eingeschweißte Pakete und so weiter rum. War sie denn freundlich zu euch? Ja, eben nicht. Also da ist halt auch eine Sache, also wir waren halt nicht besonders glücklich damit und ich habe ihr das halt auch ganz stark gezeigt und ich war halt auch stinkend faul während der Zeit. Also ich bin beispielsweise bis in die Nacht habe ich gezockt und dann an Wochenenden habe ich dann bis mittags geschlafen. Und dann hat sie mich geweckt und hat halt gefragt, ob ich denn was essen möchte. Und ich meinte dann, naja, wenn es denn schmeckt, okay. Dann hat sie das aber dementsprechend dann versalzen, weil sie dachte, dann schmeckt es besser. An dem Tisch habe ich dann darüber gemäkelt. Und normalerweise hat sie bei solchen Momenten dann halt mich angeschrien oder mich vom Stuhl runter geschubbt oder mich halt mit der Fernbedienung geschlagen. Aber das eine Mal war es besonders krass, da hat sie dann halt, weil sie halt wegen dieser hellhörigen Wohnung nicht mochte, dass das jemand hört, dann ein Messer, Küchenmesser genommen und es an meinem nackten Oberkörper angelegt und ist damit immer wieder hoch und runter gefahren. Während ich geweint habe, hat sie mir dann... Da warst du wie alt? Da war ich, ich bin mir nicht sicher, wir sind 12, als ich 12 war, sind wir umgezogen und ich denke mal, es war zwischen 12 und 16 Jahren, muss ich da alt gewesen sein. Das war aber so... Damit hat sie dir Angst machen wollen. Genau, ja. Oder also ist sie es wollte möglich, halt, dass sie... Ich sollte aufhören zu mäkeln an dem Essen und sie wollte das halt machen, ohne dabei laut zu werden und ohne mich zu schlagen. Du hast gerade am Anfang gesagt, sie hatte auch starkes Rheuma. Ja, genau. Und das hat die ganze Situation noch verschärft. Richtig, also sie hatte halt starke Schmerzen, sie konnte morgens gar nicht aus dem Bett. Und wir haben ihr halt dann nicht sehr viel geholfen, also wir sind für sie einkaufen gegangen, aber sie hat sich sicherlich über mehr Hilfe gefreut, aber ich konnte halt auch irgendwie nicht, weil ich halt immer dann gemerkt habe, ich werde so wenig wertgeschätzt, ich kriege halt nicht genug, nicht mal Geld mit, um mir in der Schulkantine was zu essen zu kaufen. Wann bist du von zu Hause weg? Das war eigentlich erst zur Bundeswehr. Da warst du wie alt? Ja, wann wird man zur Bundeswehr gezogen? 18, 19. Ich glaube, ja, ja. Mhm. Und heute, wie ist dein Verhältnis heute zu deiner Mutter? Ja, also wir reden halt sehr viel darüber und ich habe auch mit ihr darüber gesprochen, ob es okay ist, dass ich bei dir anrufe. Da bin ich auch sehr glücklich drüber, dass sie mir da grünes Licht gibt. Mhm. Und wir reden halt viel drüber und versuchen das aufzuarbeiten. Und ich versuche mittlerweile ihr sogar zu helfen, diesen Bestand an Paketen halt auch sogar zu verkaufen. Das heißt, es geht ihr heute immer noch schlecht und sie ist immer noch kaufsüchtig? Also es hatte eine starke Wende, also nachdem wir alle raus waren und ich ihr dann auch so eine esoterische DVD gegeben habe, nämlich The Secret, das Geheimnis, da hat man halt gemerkt, dass in ihr ein starker Wandel dann vorging. Sie hat sich dann selbst sehr stark belesen mit Tepperwein und Louise L. Hay. Und da hat man dann gemerkt, wie sehr sich... Okay, du hast den Eindruck, dass es besser geht. Ja, und sie kauft halt auch nicht mehr. Mhm. Gar nicht mehr. Also ganz genau kann ich das nicht kontrollieren. Ja. Wenn ich aber nach Hause komme, merke ich aber, dass halt nicht, dass halt genauso viel da ist wie zuvor auch. Ja. Und sie aber hat halt auch nicht mehr so viel Geld dafür übrig. Ja. Aber wenn du mit ihr sogar über die Vergangenheit sprechen kannst und ihr versucht, das sogar aufzuarbeiten, wie du es gerade gesagt hast, dann seid ihr doch eigentlich auf einem guten Weg. Warum rufst du an? Nun ja, also ich merke halt, wie mich diese ganze Kindheit und Jugend halt auch in meiner jetzigen Situation immer wieder stört. Also wie ich reagiere auf Situationen. Ich bin halt immer sehr nervös und denke halt immer daran, nicht wertgeschätzt zu werden. Und ich hatte halt auch... Also es reicht nicht allein, mit meiner Mutter darüber zu reden. Ich habe gemerkt, ich hatte einmal eine Psychotherapie und da hatte ich auch Glück mit der Psychologin, weil wir haben da gut zusammengepasst und das hat mir unheimlich geholfen. Und das war halt während der Bundeswehr und als die Bundeswehrzeit vorbei war, musste ich ja diese Therapie abbrechen. Ja, und seitdem hast du nichts mehr gemacht? Seitdem habe ich versucht, Therapeuten und Therapeutinnen zu finden, aber ich bin tatsächlich an Therapeuten gelandet, die mich dann noch versucht haben, weiter kaputt zu machen. Also, um so ein Beispiel zu nennen, ich war halt durch meine Arbeit oft auf Reisen und ich habe dann dieser Therapeutin erstmal gesagt, ich hatte Depressionen und sie meinte dann schon, ja, Diagnosen stelle immer noch ich. Und dann habe ich gesagt, ja, während ich dann auf den bei den Gleisen stand, dachte ich, ich könnte dem jetzt entfliehen, indem ich mich halt einfach vor den Zug werfe. Mhm. Und da hat sie dann beispielsweise gesagt, ja, dann eine ganz lange dramatische Pause, so kann man auch seine Probleme in die in den Griff bekommen. Mhm. Und okay. Das hat mir warst du am falschen an der falschen Adresse. Genau. Nochmal zu deiner Mutter. Entschuldigt sich deine Mutter für das, was früher passiert ist bei dir? Ja, ganz doll und hat auch oft unter Tränen, dass ihr das ganz doll leid tut. Mhm. Also das finde ich ja schon mal sehr gut, dass ihr beide ins Gespräch kommt. Ich kann aber auch sehr gut verstehen, Alex, dass das hast du gerade sehr gut gesagt, dass das nicht allein ausreicht. Mhm. Ich glaube, dass du in der Tat von außen eine gute Unterstützung brauchst und noch ein Aktionsfeld, nämlich in Form eines therapeutischen Raums. Wenn du jetzt da leider an die falschen Adressen geraten bist, ist das bedauerlich. Aber da sollte man nicht aufgeben. Ich rate dir dringend, das nochmal anzugehen. Mhm. Und ich möchte, dass mein Psychologe dich jetzt noch berät, welche Art der Therapie für dich und deine Vergangenheit am empfehlenswertesten ist. Mhm. Ja? Sehr gerne, ja. Dann bitte ich dich aufzulegen und der Frank ruft dich gleich zurück und ihr klärt alles im Hintergrund. Mhm. Ich wollte noch gerne kurz vorher loswerden, dass ich ganz toll finde, dass du das machst. Und ich finde es sehr schade, dass ich in letzter Zeit erst auf dich aufmerksam geworden bin und aktiv deine Sendung verfolgt habe und dann erst gemerkt habe, okay, jetzt hörst du leider auf. Mhm. Aber ich wünsche dir das auch sehr, dass du halt nicht mehr die Nacht zum Tag machst, weil ich das aus eigener Erfahrung kenne und ich gönne dir das auf jeden sehr Fall. Nett. Sehr nett, Alex. Dass du das dann hinbekommst. Das freut mich. Vielen, vielen Dank. Dir alles Gute und du legst auf und wir melden uns gleich. Ja, danke schön. Tschüss, ciao. Tschüss. Zwischendurch nochmal der Hinweis, morgen heißt unser Thema übersinnliche Phänomene und ich möchte gerne mit euch reden, die ihr solche Dinge schon erlebt habt, die zwischen Himmel und Erde stattfinden, die man vielleicht gar nicht erklären kann. Irgendetwas Gruseliges, vielleicht eine Geistererscheinung, eine Engelerscheinung oder vielleicht könnt ihr mit Toten kommunizieren, vielleicht könnt ihr hell sehen, vielleicht habt ihr telepathische Fähigkeiten. Ihr könnt euch gerne schon mal anmelden dafür unter domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr anrufen oder natürlich dann auch während der Sendung. Hier ist die Margret, 65, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Margret, freue mich, dass du da bist. Ja, ich habe gar nicht gerechnet, durchzukommen und ich habe mich jetzt einfach mal getraut. Super. Mein großes Thema ist meine Einsamkeit. Seit wann bist ich du schon einsam? Ich habe also eine schlimme Zeit hinter mir. Ungefähr vor 3 Jahren hatte ich einen totalen Zusammenbruch auf der Arbeit. Und trotz Wiedereingliederung hat es nicht mehr geklappt. Ich hatte dieses klassische Burnout und ich bin da nicht mehr in die Reihe gekommen. Was hast du beruflich gemacht damals? Ich war Verwaltungsangestellte. Ja, und nach diesem Zusammenbruch konntest du nicht mehr zurück in den Beruf? Nein, nein. Du bist jetzt berentet? Ich war so daneben, ich habe es einfach nicht geschafft. Mhm. Zu der Zeit hatte ich eine Beziehung. Ich muss sagen, ich bin also schon lange Jahre, über 20 Jahre geschieden. Mhm. Und war also überglücklich, nochmal eine Beziehung zu finden. Mhm. Und dieser Mann hat mich da in der Zeit auch sehr unterstützt und so weiter. Mhm. Aber nach circa 3-4 Monaten, wo ich also dann krank war, da hatte sich leider herausgestellt, dass er quasi ein Doppelleben führt. Ach. Er hatte mir immer gesagt, er ist seit langer Zeit von seiner Ex-Frau getrennt, er lebt getrennt und so weiter. Er hat auch Zeit bei mir gewohnt. Mhm. Aber durch ganz blöde Zufälle hat sich also herausgestellt, dass er nach wie vor mit seiner Frau zusammen ist. Ach je. Das und heißt, wie lange lief das parallel, du und die Frau? Ja. Wie lange lief das parallel? Das muss die ganze Zeit gewesen sein, wie er mir immer dann gesagt hat, er lebt getrennt. Wie lange war die ganze Zeit? 2 Jahre ungefähr. Ja. Oh je, dann hattest du einmal diesen Zusammenbruch und dann richtig. Auch noch diese psychische Belastung, Trennung und richtig. Verrat des Freundes. Ja. Da ging es dir wahrscheinlich. Alles für mich. Brach alles zusammen. Zusammen. Ja, genau. Und dann kam, das war wie ein Ende. Ich hatte keinen Arbeitsplatz und keinen Partner mehr. Und damit hatte ich auch keinen Lebensinhalt mehr. Jetzt machen wir mal einen Schritt nach heute, 3 Jahre später. Ja. Wie ist die Situation erstmal körperlich? Wie stellt die sich körperlich, psychisch dar? Sehr, sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht. Das heißt, ja. Von dem Zusammenbruch hast du dich noch nicht richtig erholt? Nein. Ich bin weiter in Behandlung, aber ich komme da irgendwie keinen Schritt weiter. Ich habe mich auch sozial mehr oder weniger zurückgezogen. Ich kann es nicht ertragen, unter Leuten zu sein. Viele Bekannte sagen mir, sei doch einfach so wie früher. Ich habe immer gerne mitgemacht oder auch so wie jetzt in der Zeit beim Karneval auch mitgefeiert und so weiter. Das geht überhaupt nicht mehr. Burnout bedeutet ja schwerpunktmäßig Depressionen, schwere Depressionen. Richtig. Das hast du nach wie vor. Das habe ich nach wie vor. Und das ist wie eine Blockade in mir. Ja, das verstehe ich. Ja. Bist du in einer psychiatrischen Behandlung? Ja, ich habe irgendwie den Eindruck, ich bin da auch nicht in richtigen Händen. Ich finde da nicht so den richtigen Ansatz. Du wirst aber medikamentös behandelt. Ja. Und welchen Eindruck hast du von diesen Medikamenten, die man dir gibt? Sie schalten mich teilweise aus. Ja. Und ja, ich muss aber mein Leben, weil ich alleine bin, irgendwie auch steuern können. Das heißt, einkaufen oder sonst irgendwas. Das geht aber manchmal nicht. Dann laufe ich durch Geschäfte und kann keine Entscheidungen treffen und gehe wieder unverrichteter Dinge nach Hause. Du hast den Eindruck, diese Medikamente schalten dich aus. Ja. Das ist schon mal ein schlimmer Eindruck, finde ich. Wenn man den hat, dann stimmt etwas nicht. Hast du was für ein Gefühl hast du zu dem Psychiater? Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich da einfach nur abgehandelt werde, dass nach ein paar Minuten dann der Besuch schon wieder erledigt ist und dass einfach die Medikamente fortgeschrieben werden, dass sich da weiter nichts tut. Das heißt, es gibt keine ausführlichen Gespräche mit dem Arzt? Nicht ausreichend genug, finde ich. Ja, warst du denn jetzt in den letzten 3 Jahren mal in einer Gesprächstherapie, in einer psychotherapeutischen Therapie? Ja, auch. Und wie? Ich bin momentan auch noch in einer Gesprächsrunde, in einer Gruppe. Aber das ist dann manchmal so weitgehend, dass die einzelnen Thematiken so nicht angesprochen werden können. Ne? Kannst du, wenn du so menschenscheu mittlerweile geworden bist, wie ist das denn für dich, dann in diese Gruppe zu gehen? Das ist sehr schwer. Das glaube ich. Das dann auch an Ort und Stelle auszuhalten. Ich habe dann manchmal so einen Druck in mir und bin so ruhelos, dass ich dann diese ganzen Thematiken, die da aufkommen, gar nicht verarbeiten kann. Von den anderen Leuten. Von den anderen Leuten. Weißt du, was ich hier spontan denke? Ja. Ich denke spontan, die Margrit muss zu einem anderen Psychiater, die muss gut beraten werden, ob sie nicht andere Medikamente bekommen soll, und sie muss in eine einzelpsychotherapeutische Gesprächstherapie. Ah ja. Das ist jetzt gerade meine spontane Idee. Weil mit dieser Gruppe, das ist, glaube ich, nichts für dich. Wenn du den Psychiater so schilderst, wie du ihn gerade geschildert hast, ist der auch nichts für dich. Man muss vertrauen, gerade in so einer schweren Lage, in der du bist, muss man Vertrauen zu einem Arzt haben, und der muss auch ein Ohr für einen haben, gerade ein Psychiater. Ja, wenn der dich nur abhandelt. Es ist unheimlich schwierig, da irgendjemanden zu finden oder erst recht einen Termin zu bekommen. Ich weiß. Lebst du denn in einem größeren Ort oder in einer Stadt? Ja, schon. In einer kleinen Stadt. Kleinstadt, also so viele Psychiater gibt's ja gar nicht. Nein. Hast du mal überlegt, ob es für dich vielleicht gar nicht so schlecht wäre, mal für 5-6 Wochen in eine Klinik zu gehen? Ich habe eine Tagesklinik gemacht, als ich damals zusammengebrochen bin. Und das hat mich aber auch nicht groß irgendwie weitergebracht oder langfristig gesehen nicht viel geholfen. Aber es war eine Tagesklinik. Ich meine, es ist eine richtige Klinik, wo du dann auch übernachtest und den ganzen Tag da bist. Nein, das nicht. Ich überlege das eben alles gerade, weil nach 3 Jahren muss etwas Besserung eintreten, finde ich. Ja. Und offensichtlich sind da so eine ganze Menge Sachen falsch gelaufen bei dir. Du bist jetzt isoliert und fühlst dich einsam. Du warst früher eher eine fröhliche Frau. Ja. Oder eine Gesellschaft, die gerne in Gesellschaft war, Karneval gefeiert hat, hast du gerade gesagt. Ja, genau. Gibt es denn noch ein paar enge Freundschaften, zu denen du Kontakt pflegst? Es gibt nur einzelne Personen, aber ich halte mich da auch oft zurück, weil ich dann auch das Gefühl habe, ich belaste die mit meiner Thematik zu sehr. Was machst du denn den ganzen Tag, Margret? Das ist das große Thema. Dann Fernsehen oder ich gehe dann nur spazieren. Mhm. Wenn ich dann unterwegs bin, ich sehe dann nur Paare. Mhm. Und dann kommt dieses Alleine-Sein doppelt hoch. Ne? Mhm. Das erinnert dann an die Einsamkeit. Ja, das geht dann oft dann auch so weit, dass ich nicht essen kann, wenn ich alleine bin, dass ich nicht mehr koche. Oh. Dann hole ich mir irgendwelche Fertigsachen und wenn das dann da steht, dann sitze ich davor und kann es doch nicht essen. Das heißt, du magerst ab? Es geht, es hält sich noch im Rahmen. Ja. Was macht dir denn noch Freude? Wenn ich ehrlich sein soll, gar nichts mehr. So. Und dann kommt natürlich die Frage hoch, so was ist denn dieses Leben noch wert? Ja. So, wenn du das so klar sagst, ist das für mich ein Signal, dass ganz gravierend etwas verändert werden muss bei dir. Mhm. Und ich glaube, es geht in Richtung Klinikaufenthalt. Mhm. Und da möchte ich gerne, dass dich mein Fachmann berät, in welche Art von Klinik du gehen solltest. Ja. Du bist ja frei, du hast ja keine, du hast keine Kinder, du hast keine Haustiere, du kannst ja gehen. Ja. Und ich weiß, da hat man dann auch ein bisschen Scheu und auch Angst, in so eine Klinik zu gehen. Aber ich höre so viele gute Sachen aus psychosomatischen Kliniken, die spezialisiert sind auch auf solche Krankheitsbilder, wie du sie hast, dass das, glaube ich, eine gute Sache wäre. Margret, ich gebe dir erstmal den Frank, meinen Psychologen. Der soll alles Weitere dir einfach mal an die Hand geben. Und ja, dann, gerne. Dann überleg mal, was du machst und was du in die Wege leitest. Ja, gerne. Damit es wieder bergauf geht, damit du wieder etwas Lebensfreude hast. Ja, das ist es, genau. Damit du wieder dahin kommst, wo du früher warst. Was hat dich denn früher erfreut? Was hast du gerne gemacht? Ja, wie gesagt, mit Leuten zusammen sein oder Sport auch und Nordic Walking oder Schwimmen gehen und so weiter. Das habe ich alles vernachlässigt. So, da muss es wieder hingehen. Ja. Liebe Margit, dann bitte ich dich aufzulegen und Frank ruft dich gleich zurück. Und ich wünsche dir von Herzen alles Gute, dass es bald aufgeht. Ja, danke. Das wünsche ich dir auch für deine Zukunft. Dankeschön. Alle guten Wünsche. Danke, sehr nett von dir. Mach's gut. Tschüss. Danke. Ciao. Ciao. Und hier ist der Marcel, 29. Guten Morgen, Marcel. Ja, guten Morgen, Domian. Marcel, grüße dich. Hallo. Ich habe ein ganz großes Problem. Und zwar streite ich mich seit vor kurzem sehr mit meiner Freundin und ich sag mal so, das geht jetzt mehr so in eine Krise und wir finden auch gar keine Ruhe da drin. Wir haben heute ein Hilfeplangespräch gehabt. Ein Hilfeplangespräch? Ja, richtig, mit dem Jugendamt. Ach so. Jugendamt heißt, es ist ein Kind im Spiel? Ja, richtig. Wir haben jetzt ein Kind zusammen und... Wie alt ist das Kind? Das ist jetzt ein Jahr alt. Mhm, mh. Und wie lange seid ihr zusammen? Knappe 2 Jahre. Ja. So, es hatte ja heute ein Hilfeplangespräch, was es als Ausdrücke gibt. Was ist dabei rumgekommen? Ja, Hilfeplangespräch halt mit dem Jugendamt zusammen. Mhm. Und da ging es halt darum, um halt zu gucken, wie die Perspektiven zwischen uns sind, was wir uns für Perspektiven schaffen und wie es weitergehen soll. Und oder was wir halt geschafft haben in der letzten Zeit. Wir haben halt davor schon ein Hilfeplangespräch gehabt, wo das Kind gerade erst geboren wurde. Sag mal, wer führt denn zum Gespräch? Ein Angestellter vom Jugendamt? Naja, klar. Also meine Freundin hat halt eine Betreuerin, die sie halt regelmäßig besucht. Mhm. Und natürlich dann halt fragt, ja, wie läuft es denn jetzt zwischen dir und deinem Freund? Und wie läuft es denn mit dem Kind? Und ja, wir haben ja auch einen Haushaltsplan gehabt und wie läuft es denn mit dem Haushaltsplan? Mhm. Ja. Und okay, dann erzähl mir doch mal ganz einfach, weswegen ihr so viel streitet, ihr beiden. Na, ich sag mal so, ich bin momentan total unzufrieden mit der Beziehung und... Warum? Das sind viele Faktoren. Das ist einfach, im Prinzip ist das so, momentan verstehen wir uns einfach nicht. Das ist einfach so, dass sie halt der Meinung ist, mir zu zeigen, dass ich, also so habe ich auch das Gefühl, dass ich halt der letzte Arsch immer bin. Das heißt, sie greift dich an und warum sagt sie, dass du der letzte Arsch bist? Naja, sie sagt halt nicht, dass ich der letzte Arsch bin, aber ich habe halt das Gefühl, ne? Aber erklär mir das mal, wie macht sie das, wie sagt sie das? Naja, sie deutet es halt an mit gewissen Mimiken oder Gestiken und zeigt mir dann halt so, ja, von wegen, wenn ich jetzt so sage, ich mal kämpfe und ich kenne halt nichts anderes, ich war halt damals mal fast verheiratet und ich kenne das halt so, dass man dann halt so kämpft, dass man dann halt kurz nachdem man eine Streitigkeit hatte, halt darauf eingeht und sagt, ja, Moment mal, hier geht's nicht mehr weiter und lass uns jetzt mal eine Lösung finden. Mhm. So war das für mich früher immer. Mhm. Und ich habe halt gedacht, genau mit dieser Statistik komme ich dann halt weiter und dachte, na gut, dann kannst du das eigentlich weitergeben, was du halt damals gemacht hast. Aber im Prinzip weiß ich trotz allem, dass es ein großer Fehler ist, wenn man halt auf die Person so eingeht, weil das dann auch schon aufs Psychische geht bei mir. Ja. Und lass mir ein bisschen abstrakt alles, wie du es erzählst. Sie stellt dich da, als wärst du irgendwie der Loser, kann man das so sagen? Dass du nichts Reihe kriegst, dass du irgendwie dein Leben nicht richtig gut führst. Meinst du das so, dass sie das so denkt? Ja, sie denkt das auf jeden Fall so. So, wenn du den Eindruck hast, wenn jemand anders einem das signalisiert, ist man ja verletzt. Was sagst du dann? Wie reagierst du auf sie? Naja, ich sag dann halt zu ihr oder ich reagiere dann halt so, wenn sie halt meint, dass sie verletzt ist, halt auf ihrer Gestik oder wie auch immer, dann halt reagiere ich so, dass ich dann auch verletzt bin. Und versuche ihr das eigentlich klar zu machen, dass ich genauso verletzt bin wie sie. Aber warum glaubt sie denn, dass du ein Loser bist? Ja, ich habe halt in letzter Zeit ziemlich viel Scheiße durch und... Was denn? Naja, Scheiße durch halt, oder hast du Scheiße gemacht? Nein, nicht Scheiße gemacht, aber Scheiße durch halt. Das sind halt viele Kriterien, die halt da eine große Rolle spielen und ich versuche die halt immer auszublenden. Ja, sag sie mir mal. Sag mir mal, was da nicht gut gelaufen ist. Ja, ist gut gesagt. Ja, ich muss es ja verstehen. Ich muss ja deine Situation verstehen. Das kann ich nur anhand von Beispielen. Naja, gut, das Beispiel ist, ich habe halt für jemanden gekämpft. Was heißt gekämpft? Ja, halt so gekämpft, dass ich halt gezeigt habe, dass ich psychisch am Ende bin und... Ich habe auch irgendwie mehr oder weniger gemerkt, dass das ein Fehler ist. Für wen aber hast du immer noch? Moment, was heißt körperlich gekämpft oder was? Nein, nicht körperlich gekämpft. Ich habe halt, ich habe halt momentan meine psychischen Probleme. Ich hau gegen Wände, hau meinen Kopf gegen die Wand oder sonst was. Also. So Sachen machst du. Und was ist das? Du hast für jemanden gekämpft? Wer ist denn dieser jemand? Ja, eigentlich für meine jetzige Freundin. Okay. Du schlägst deinen Kopf gegen die Wand. Ja, wenn ich nicht mehr weiter weiß und dann gehe ich davon merke, es kommt nicht an. Ja. Dann gehe ich davon aus, dass es dir seelisch, psychisch nur wirklich nicht gut geht. Ja, wenn man sowas, geht's auf jeden Fall. Wenn man sowas macht, dann, schlecht. Ja, dann geht's einem wirklich schlecht. Das kriegt sie mit, ne? Naja, klar kriegt sie das mit und das Kind kriegt es natürlich auch mit und ich will das eigentlich alles gar nicht. Und wenn du das machst und sie sieht das, was sagt sie denn dann? Ja, sie sagt halt, dass ich halt einen Psychologen brauche und... Hat sie nicht ein bisschen recht damit? Ja, klar hat sie recht, aber ich bin der Meinung, ich brauche keinen Psychologen. Ich brauche einfach nur, weil in letzter Zeit lief nichts mehr bei uns und auch immer, wenn es gut lief, habe ich dann halt auch mal gedacht, Mensch, es läuft gerade so gut, warum ist denn nicht zwischen uns, so dass man sich halt mal wieder umarmt oder kuschelt miteinander oder... Marcel, ohne dass ich jetzt noch weitere Details aus deinem Leben weiß, sag mir allein, ich habe dieses Bild vor Augen, dass du mit deinen Kopf an eine Wand schlägst, weil du nicht weiter weißt. Das sagt mir, ohne noch mehr von dir zu wissen, dass es dir wirklich dreckig geht. Und ich glaube, dass dir da nur ein Fachmann helfen kann, dass du das nicht alleine schaffst. Und vielleicht ist das auch der Schlüssel wieder für eure kleine Familie, dass es dir und euch dann besser geht. Ich finde den Tipp von deiner Freundin, von deiner Partnerin gut mit dem Psychologen. du drehst dich da im Kreis in deinem eigenen, in deinem eigenen Kram und kommst nicht voran. Ja, so ist es ja auch im Endeffekt. Ne? Also ich drehe mich auf jeden Fall im Kreis. Ich versuche halt die ganze Zeit was Gutes zu machen. Genau. Und es kommt halt schlecht an. Genau. Pass und auf, naja, aber sie hat mir halt auch gesagt, dass sie mir halt in dem Sinne verteilt und dass ich irgendwie mein Kopf gegen die Wand haue oder sonst was. Marcel, ich unterbreche dich jetzt mal. Die Sendung ist jetzt gleich vorbei, aber ich möchte, dass wir weiter uns mit dir beschäftigen. Deshalb bitte ich dich nur kurz aufzulegen und dann melden wir uns gleich wieder bei dir, okay? Ja, okay, alles klar. In der Technik, Tim Dohnke. Morgen sind wir wieder da. Ein Radio Safe, ein Radio Fernsehen.